Das Gefecht ist aus. Rot ist in die Flucht geschlagen worden. Blau hat gesiegt. Unter dichten Nebelschwaden hat sich Rot zurückgezogen. Sanitätskolonnen sind an der Arbeit, die Toten und Verwundeten des Schlachtfeldes zurückzuschaffen. Die Sportler räumen jetzt mit blitzartiger Geschwindigkeit das Schlachtfeld ab. Drei Schützenkompanien des 2. Bataillons Augsburg sind vorübergezogen. Und nun kommt die MG-Kompanie. Und dahinter der Nachrichtenzug. Zum ersten Male sind die Blicke der Soldaten auf den Führer und Oberbefehlshaber der Wehrmacht gerichtet.